I told Dörte she will always remember his birthday now. Jetzt wird sie sich immer an seinen Geburtstag erinnern. Yeah. As you noticed, we're beginning the preaching a little bit earlier than we normally do. Wie euch bestimmt aufgefallen ist, fängt die Predigt etwas früher an als sonst. And that's because we're having more response time and worship after the message. Und das ist, weil wir nach der Predigt mehr Lobpreis haben werden und auch Zeit darauf zu reagieren. So we're having the same amount of worship, it just feels less right now. Wir haben also dieselbe Zeit Lobpreis, aber es fühlt sich vielleicht weniger an. This is the third message, the last message on a series that I'm doing. Das ist die dritte Predigt von einer Predigtreihe. Called Living God's Dream. Die heißt Gottes Traum leben. The first one was about freedom. Die erste ging es um Freiheit. Second about faith. Die zweite um Glauben. And this third one is going to be something with a strange title. Und diese dritte wird eine sein mit einem komischen Titel. It doesn't make sense in English either, so if it doesn't make sense in German, you understand. Es ergibt auch im Englischen keinen Sinn, also wenn es im Deutschen keinen Sinn macht, dann ist es nicht schlimm. I'm calling it God Idea Power. Ich nenne es Gott Idee Kraft. And I will explain to you what I mean by that in a moment. Und ich werde im Moment erklären, was ich damit meine. What we need to understand at the very beginning is that we don't have the power to fulfill God's dream in our lives. Und was wir von Anfang an verstehen müssen, ist, dass wir nicht aus eigener Kraft diesen Traum Gottes erfüllen können. There was a man in the Bible named Gideon. Es gab in der Bibel einen Mann namens Gideon. And God had come to him through an angel. Und Gott ist zu ihm durch einen Engel gekommen. And he had said to him, "You're a great man, and I'm going to use you to deliver all of Israel." Und sagte zu ihm, "Du bist ein großer Mann, und ich werde dich gebrauchen für ganz Israel." And Gideon responded, "Who are you talking about?" Und Gideon meinte, "Von wem sprichst du hier?" "Me? Ich? I'm not a great man. Ich bin kein großer Mann." Listen to what he responded to the angel of the Lord. Listen to how he responded to him. Und hat Folgendes darauf gesagt. He said this in Judges chapter 6, verse 15. Richter 6, Vers 15. "Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters." Now, I did a little study about Israel during that time in history. Und ich habe ein bisschen darüber studiert, über diese Zeit in Israel. And Manasseh was the smallest tribe in Israel at that time. Und Manasse war der kleinste Stamm in Israel zur Zeit. And he said, "I'm the my family, my group is the smallest in Manasseh." Und Gideon sagte, meine Sippe ist die kleinste in Manasse. And now I am the smallest in my family. Und ich bin der kleinste in meiner Familie. So if you wanted to choose the weakest person in all of the land, I am the man. Und wenn du die schwächste Person im ganzen Land finden wolltest, dann bin ich das. You could not choose anybody weaker than me. Du hättest keinen Schwächeren finden können als ich. And so he couldn't believe that God said, "I have a dream for you, Gideon." Und konnte nicht glauben, dass Gott zu ihm sagte, "Ich habe einen Traum für dich, Gideon." God must be mistaken. Gott hat da einen Fehler gemacht. It must be someone else. Es muss jemand anders sein. But you see, so his power was not what was able to make him fulfill that dream. Also war es auch nicht seine Kraft, die es möglich gemacht hat, diesen Traum zu erfüllen. God has a desire. He has a plan. Gott hat einen Wunsch, er hat ein Verlangen, einen Plan. And he's the one who's able to fulfill that plan. Und ist derjenige, der das möglich macht. And it does not depend on how strong and able we are. Und es ist nicht davon abhängig, wie stark und wie fähig wir sind. Listen to how the Apostle Paul described himself in the New Testament. Und wir hören jetzt, wie der Apostel Paulus sich im Neuen Testament beschrieben hat. We're going to read three portions of scripture right through. Wir lesen jetzt drei verschiedene Bibelworte. And we're going to read it and we're going to see what his attitude was about power. Und wir werden sie lesen und sehen, was seine Einstellung zu Kraft war. So 2 Corinthians 4:7. 2. Korinther 4, Vers 7. 12:9. 12:9 and 1 Corinthians 2:4. Und 1. Korinther 2:4-5. Genau. Go ahead. Okay. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen zerbrechlichen Gefäß, denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Aber der Herr hat zu mir gesagt: Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Und meine Rede und meine Verkündung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht an Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und meine Botschaft, 1 Corinthians. Oh, did you get that? Yeah. Okay, 1 Corinthians 2:4-5, good. Okay, es tut mir leid. Okay, and so we see, he's saying, weakness is in my life. Und so sagt er, ja, Schwäche ist in meinem Leben. But I'm not looking at my weakness. Aber ich schaue nicht meine Schwäche an. I'm looking at God's power. Ich schaue mir Gottes Kraft an. He is able. Er ist fähig. And that's where I put my faith. Und darin, ja, lege ich meinen Glauben. In his power. In seine Kraft. In Acts chapter 1, we're told that when the disciples will receive the Holy Spirit, they will receive power. Und in der Apostelgeschichte 1 lesen wir, wenn die Apostel den Heiligen Geist bekommen, dann bekommen sie Gottes Kraft. And this power is in this word is talking about an explosive miracle working power. Und diese Kraft wird als explosive Wunderkraft beschrieben. Now, a big question comes for our lives. Und da gibt es für unser Leben eine große Frage. We've heard about power. We hear about God's power all the time. Wir hören ständig über etwas über Gottes Kraft. But how does it work? Aber wie wirkt sie? When do we actually experience that power of God in our lives? Wann erfahren wir tatsächlich diese Kraft Gottes in unserem Leben? I want it. Ich möchte sie haben. You want it. Wir alle möchten sie haben. But how does it work? Aber wie funktioniert das? If you look through the New Testament, wenn ihr durch das Neue Testament you'll geht, you'll see a pattern. Seht ihr ein Muster? A beautiful pattern. Ein wunderschönes Muster. And that is this. Und das ist Folgendes. When God revealed something to the people, wenn Gott dem Volk etwas gezeigt hat, when he gave them an idea of something to do, wenn ihr ihnen eine Idee gegeben hat, was sie machen sollen, when he showed them a direction to go, wenn er ihnen eine Richtung gezeigt hat, in die sie gehen sollten, and when they stepped out to do that, und wenn sie ja hervorgetreten sind, das zu tun, that's when God's power worked. Das ist, wann Gottes Kraft gewirkt hat. Every time that they said, I am going to do what God said, boom, there was God's power. Jedes Mal, wenn sie gesagt haben, ja, ich werde das tun, was Gott sagt, dann kam die Kraft. And so that's why I'm putting these two thoughts together. Und deshalb füge ich diese beiden Gedanken zusammen. Number one, we need God's idea. Ja, als erstes brauchen wir Gottes Idee. And when we act on God's idea, und wenn wir ja darauf reagieren, we will experience the power of God. Werden wir die Kraft Gottes erfahren. Then he will work. Dann wirkt er. James chapter 2. In Jakobus 2. Verse number 17 and 18 says, faith without works is dead. In Versen 17 und 18 steht da, ja, faith without works, Glaube, also der das Bibelwort, genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. We can have ideas about things to do. Wir können Ideen haben, was wir machen könnten. We can even have great faith in our heart about those things. Wir können sogar großen Glauben für diese Dinge haben. We can say, yes, God can do anything. Und wir können sagen, ja, Gott kann alles tun. I know he can do anything. Ich weiß, dass er alles tun kann. He can do anything in my life. Er kann in meinem Leben, ja, alles bewirken. But if we're gonna see it happen, aber wenn wir das erleben möchten, we've gotta do more than just think about it. Müssen wir mehr machen, als nur drüber nachdenken. We've gotta do more than just believe it. Wir müssen mehr machen, als es zu glauben. We need to take steps towards it. Wir müssen darauf Schritte zugehen. And when we do that, und wenn wir das tun, The power of God works miraculously. Wirkt die Kraft Gottes Wunder. James and I think it was Peter and James were walking to the temple one day. Und Petrus und Jakobus sind einmal zum Tempel gegangen. And they had, the Bible says that this was a regular thing to do, to go to the temple and pray. Und die Bibel sagt, dass es was ganz Normales war, zum Tempel zu gehen und zu beten. And there was another man there. Und da war noch ein anderer Mann. And his regular thing to do was to beg for money. Und seine, ja, die normale Sache, die er gemacht hat, war, um Geld zu betteln. He was a crippled man. Er war ein Lahmer. And he was sitting at the gate of the temple. Und er saß am Tor des Tempels. And every day he would be asking for money. Und jeden Tag hat er nach Geld gebettelt. I'm sure they had passed each other many times. Ich glaube, sie sind sich wahrscheinlich schon öfters begegnet. But one day, aber eines Tages, Peter had a God idea. Hatte Petrus eine Idee Gottes. All of a sudden he stopped. Plötzlich ist er stehen geblieben. He looked at that man. Er sah diesen Mann an. And he said these words. Und er sagte folgende Worte. I don't have a lot of money. Ich habe nicht viel Geld. But what I have, I give to you. Aber was ich habe, gebe ich dir. In the name of Jesus, rise up and walk. In Jesu Namen, steh auf und gehe. And there was a miracle that took place that day. Und da ist ein Wunder an dem Tag geschehen. And God wants to put in our hearts something he wants us to do. Und Gott möchte in unser Herzen legen etwas, was wir tun sollen. And when we say yes, I will take steps towards doing that, we will see God's power work. Und wenn wir sagen, ja, ich möchte darauf Schritte zu gehen, dann werden wir Gottes Kraft am Wirken sehen. We need to understand God is speaking today and he can speak to us today. Wir müssen verstehen, dass Gott zu uns heute spricht und er kann zu uns sprechen. In the book of Revelations there's a phrase that's used several times. In der Offenbarung ist ja ein Satz, der oft benutzt wird. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the church. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Who is the church? Wer ist die Gemeinde? Am I the only church? Come on. Bin ich als einziger die Gemeinde? Oh man. Who is the church? Wer ist die Gemeinde? This building is not the church. Dieses Gebäude ist nicht die Gemeinde. Who is the church? Come Wer on. Wer ist die Gemeinde? Those who are in Christ are his body, his church. Die in Christus sind, sind sein Körper, seine Gemeinde. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the church. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus said this, my sheep will hear my voice and they will follow me. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. God has not lost his voice. Gott hat nicht seine Stimme verloren. He doesn't have laryngitis. Er hat nicht, ja. Laryngitis, was ist das auf Deutsch? Okay, egal. Stimmbänderentzündung. Edit that part of the tape, okay? Okay. So, are we listening to God's voice? Ja, hören wir Gottes Stimme. Now you might have a question, how do I hear God? Jetzt habt ihr vielleicht eine Frage, wie höre ich Gott? Let me give you some quick tips about how to hear the voice of God for your life. Und ich möchte euch jetzt ein paar Tipps geben, wie ihr das tun könnt. Number one, ask him to speak to you. Als erstes bittet ihn, zu euch zu sprechen. Why do I say ask? Warum sage ich bitten? Because many times we really don't really think he can speak to us. Ich sage das, weil wir oft denken, dass er nicht zu uns sprechen kann. We think, oh, he speaks to special people. Wir denken, er spricht nur zu besonderen Menschen. But not to me. Aber nicht zu mir. So when you ask, also wenn ihr bittet, you're opening your heart. Öffnest du dein Herz. And you're acknowledging that he can speak to you. Und du, ja, erkennst an, dass er zu dir sprechen kann. So number one, ask. Also das erste, bittet ihn. Number two, clear the noise. Als zweites, ja, wisch die Geräusche weg. And what I mean by this is there's so much noise in our minds about life. Und was ich meine, es gibt in unserem Kopf, in unseren Gedanken so viel Geräusche. Telephones, you know. Telefone. Hey, grace to you, whoever you are. No. But there's so many pressures. Es gibt so viel Druck. There's so many questions that are going on in our head. Es gibt so viele Fragen, die uns durch den Kopf gehen. Am I loved? Bin ich geliebt? Are things going to be okay in my life? Werden die Dinge in meinem Leben in Ordnung sein? What am I going to eat after I leave this service? Was esse ich nach dem Gottesdienst? See, that's what I'm thinking. No. Priscilla's thinking, what am I going to cook for my wonderful husband? Priscilla denkt gerade, was koche ich für meinen wunderbaren Mann? You know, what's it going to be like on my job tomorrow? Wie wird es auf der Arbeit morgen sein? Am I going to have a job tomorrow? Werde ich morgen noch eine Arbeitsstelle haben? How am I going to survive in life? Wie werde ich im Leben durchkommen? When you're thinking about all these things, when these things are all filling you up, it's very hard to hear God. Wenn ihr darüber nachdenkt und diese Gedanken euch erfüllen, dann ist es schwer, Gott zu hören. Clear the noise. Also müsst ihr ja diese Geräusche wegwischen. If you need to, just take those things and say, God, I give all of these things to you. Wenn du das brauchst, dann sag zu Gott, hier, diese Dinge gebe ich alle zu dir. Let him take those things off of your shoulders. Lasst ihn ja diese Sachen von euren Schultern nehmen. And forget about them for a moment. Und vergesst sie für einen Moment. Just shut them out. Schließ sie einfach aus. So number two is clear the noise. Also das zweite, ja, befreie dich von diesen Gedanken. Number three is open your spiritual ears. Und als drittes öffne deine geistlichen Ohren. That's the ears of your heart. Das sind die Ohren deines Herzens. Let your heart really be open. Lass dein Herz wirklich offen sein. Sometimes we're afraid to hear. Manchmal haben wir Angst davor zu hören. We really say, oh, well, God can speak in this area, but you close the door on other areas of your life. Wir sagen zu Gott, ja, du kannst dort hineinsprechen, aber diesen Bereich meines Lebens nicht. Your ears are closed. Deine Ohren sind zu. We need to open our hearts up. Wir müssen unsere Herzen öffnen. And say, God, I'm not going to put up any barriers at all. Und wir sagen, Gott, ich möchte keine Grenzen aufsetzen. Here I am. Hier bin ich. My heart is completely open. Mein Herz ist vollkommen offen. And whatever you want to say. Und was auch immer du sagen möchtest. Is okay with me. Ist für mich in Ordnung. If you want to touch an area of my life that is sensitive, it's okay. Wenn du einen Bereich meines Lebens ansprechen willst, das ja sensibel ist, ist es in Ordnung. If you want to say no to something in my life, it's okay, God. Wenn du zu etwas in meinem Leben nein sagst, dann ist das in Ordnung, Gott. Why can we do that? Warum können wir das tun? Because we know he's there for our good. Weil wir wissen, dass er unser Gutes möchte. And even if it seems hard for us. Und selbst wenn es für uns schwer erscheint. We know ultimately it's for the best of his kingdom. Wir wissen am Ende, es ist das Beste für sein Königreich. And whatever is best for his kingdom is best for us. Und was das Beste für sein Königreich ist, ist das Beste für uns. Even if it's a path of suffering. Selbst wenn es ein Weg des Leidens ist. I want his dream for my life. Ich möchte seinen Traum für mein Leben. Even if it means pain in my life. Selbst wenn es Schmerzen in meinem Leben bedeutet. I want his dream for me. Ich möchte seinen Traum für mich. For some people that dream has been martyrdom. They have died. Für manche ja, bedeutet dieser Traum ja Mörderertum. But think about the eternal rewards in that. Aber denkt an die ewige Belohnung, die darin liegt. We are so much more than just a person here on this earth for 60 or 70 years. Wir sind viel mehr als eine Person, die 60, 70 Jahre auf der Erde lebt. And a little bit of pain on this side compares nothing to what's ahead of us. Und ein bisschen Schmerzen auf dieser Seite ist nicht zu vergleichen mit dem, was uns erwartet. So we can open up our heart and say, God, whatever your dream is, whatever your heart is for me, I'm okay with that. Und so können wir unsere Herzen öffnen und sagen, ja, egal was dein Traum für mich ist, ich bin offen dafür. And then the fourth thing. Und das vierte? Truly listen. Hört wirklich zu. Sometimes God speaks and we just close it off. Manchmal spricht Gott und wir wehren das ab. We pretend like we didn't hear it. Wir tun so, als ob wir nicht gehört haben. We ignore it and we run away. Wir ignorieren es und wir rennen weg. That was just my own thought. No, that wasn't God. Ja, das war nur mein eigener Gedanke. Nee, das war nicht Gott. No, that was the devil. That was the devil. That wasn't God. Das war der Teufel. Das war nicht Gott. God couldn't be wanting that for my life. Gott kann das unmöglich für mein Leben wollen. That had to be the devil. Nee, das Das muss der Teufel gewesen sein. So we don't listen sometimes. Also hören wir manchmal nicht zu. So number one. Also als erstes. Ask. Bitten. Number two, clear the noise. Als zweites die Geräusche wegwischen. Number three, open your spiritual ears, open your heart to God. Als drittes öffne dein Herz, öffne deine geistlichen Ohren. And then number four, truly listen. Und als viertes hört wirklich zu. And you will hear God speaking to you. Und du wirst Gott mit dir sprechen hören. Sometimes it sounds like your own thoughts. Manchmal hört es sich an wie deine eigenen Gedanken. But if you will ask the question. Aber wenn du eine Frage stellst. If you will approach it this direction. Wenn ihr es aus dieser Richtung angeht. If you're looking face to face with God. Wenn du von Angesicht zu Angesicht mit Gott bist. If he's standing right in front of you. Wenn er direkt vor dir steht. What would he be saying to you? Was würde er zu dir sagen? What would he be saying about your personal life? Was würde er über dein persönliches Leben sagen? And this morning I want to challenge you to hear God. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, Gott zu hören. In two ways. In zwei Wegen. In your personal life. In deinem persönlichen Leben. Maybe things he wants to change in your heart. Vielleicht Dinge, die er in deinem Herzen verändern möchte. And the second area is in your responsibility in the body of Christ. Das zweite ist deine Verantwortung im Leib Christi. If you were face to face with God right now. Wenn du von Angesicht mit Gott Angesicht zu Angesicht mit Gott wärst. What would he be saying to you? Was würde er zu dir sagen? About your personal life. Über dein persönliches Leben. About your place in the body of Christ. Und über deinen Platz im Leib Christi. God has an idea. Gott hat eine Idee. And if we will hear what his idea is for us. Und wenn wir hören würden, was seine Idee für uns ist. And if we will receive it into our lives. Und wenn wir das in unserem Leben empfangen würden. And then take steps to say yes to it. Und dann Schritte darauf zugehen würden. We will see unbelievable things happen. Würden wir ja unglaubliche Dinge erleben und sehen. I did a little experiment on Wednesday night. Am Mittwochabend habe ich ein kleines Experiment gemacht. I practiced this message on our men's group. Ich habe in unserer Männergruppe das ausgeübt. So I shared with them most of these thoughts. Also habe ich ihnen diese Gedanken mitgeteilt. And then I said, we're going to spend some time listening to God right now. Und dann haben wir ja ein bisschen Zeit damit verbracht, Gott zu hören. So I said, let's break up and let's spend some time with God. Also habe ich gesagt, ja, lass uns aufteilen und Zeit mit Gott verbringen. So there was somebody sitting over there and another person sitting over there. Dann saß jemand da drüben und jemand anders woanders. And they were spread out all over the building. Und sie waren im ganzen Gebäude aufgeteilt. And we just listened to what we were thinking God might be speaking to us. Und wir haben einfach gehört und ja, darüber nachgedacht, was Gott zu uns sagt. Then we came back together. Und dann sind wir wieder zusammengekommen. And some of us shared with each other what we thought God was telling us. Und manche von uns haben mitgeteilt, was wir glauben, was Gott uns gesagt hat. And I'm going to share a couple of them without saying any names. Und ich werde ein paar ja mitteilen, ohne Namen zu nennen. It was very interesting. Es war sehr interessant. One of the young men said, I think God wants me to give more financially to the kingdom of God. Und einer der jungen Männer sagte, ich glaube, ich soll mehr geben, also finanziell mehr geben an die Gemeinde Gottes. I didn't say that was from the devil. Ich habe nicht gesagt, das war vom Teufel. I said, cool. Ich habe gesagt, ja, toll. Now, two of the young men said, three of them said this same thing. Und drei von den jungen Männern haben dasselbe gesagt. Almost the same thing. Fast dasselbe. It was about their quiet time with God and their personal time with God. Es ging um ihre stille Zeit mit Gott, ihre persönliche Zeit mit Gott. But two of them had one request and one had just the opposite request. Und zwei von denen hatten eine Bitte und einer hatte genau das Gegenteil. Two of them said, I need to be more regular in my quiet time with God. Zwei von ihnen sagten, ich muss da mehr Regelmäßigkeit reinbringen. And then one of them said this. Und einer von ihnen sagte Folgendes. He says, I have a really regular time with God. Er sagt, ich habe eine regelmäßige Zeit mit Gott. But that time has become really lifeless. Aber diese Zeit ist leblos geworden. It's regular, but it's not as deep as it should be. Es ist regelmäßig, aber es geht nicht so tief, wie es sein sollte. So my time needs to become more spontaneous with God. Also muss meine Zeit mit Gott mehr spontan werden. I need to be experiencing him all through the day, not just in that little time I have in the morning. Ich möchte ihn im ganzen Tag oder will ihn am ganzen Tag erfahren und nicht nur diese kurze Zeit am Morgen. For him it was, here's God's time. Für ihn war es so, hier ist Gottes Zeit. And now here's my life. Und hier ist mein Leben. And his desire was, I want God's time to be my whole life. Sein Wunsch war es, dass Gottes Zeit sein ganzes Leben ist. Very interesting. Sehr interessant. And God spoke to me. Und Gott sprach zu mir. And I'm not going to tell you what it was. Und ich sag euch nicht, was es war. I told you're not going to get it out of me. I'm sorry. Ihr werdet es nicht aus mich rauskriegen. No. It was really, really good. Es war sehr gut. I will tell you one thing. I God spoke to me about the body of Christ. Ich möchte euch eine Sache sagen, die ja Gott über das Leib Christi gesagt hat. I'll tell you in a minute. Ich sag's euch in einer Minute. Okay, right, just after get into another area. But so there's personal things that God wants to deal with us in our lives. Also gibt es persönliche Dinge, die ja Gott in unserem Leben machen möchte. Maybe he wants to change something, a bad attitude. Vielleicht will er was ändern, eine schlechte Einstellung. Or somehow you're treating people in a wrong way. Oder du ja behandelst Leute falsch. Or you've got some hidden secrets that should not be there, that are destructive in your life. Oder du hast Geheimnisse, die in deinem Leben zerstörerisch wirken. But then, as your responsibility in the body of Christ. Aber als eure Verantwortung im Leib Christi. Every one of you, everyone in the church has a place. Hat jeder einen Platz in der Gemeinde. We all have a responsibility. Wir haben alle eine Verantwortung. And what is that? Und was ist das? What is his idea for you in the body of Christ? Was ist seine Idee für dich im Leib Christi? Let me give you some possible things you might hear from God. Und ich möchte euch ein paar Möglichkeiten sagen, die ihr von Gott hören könntet. He may want you to be serving other people more. Vielleicht will er, dass du mehr anderen Menschen dienst. Or helping in a certain ministry. Oder in einem bestimmten Bereich ja, tätig bist. Or investing prayer and care and time in a certain person. Oder dass du in eine bestimmte Person Zeit und Gebet und ja, einfach dich um diese Person sorgst und kümmerst. Or like that one young man giving more financially to the kingdom of God. Oder wie dieser junge Mann, dass du mehr finanziell gibst. But there's one area that our church is a great area where you can get involved in the kingdom of God. Aber in der Gemeinde gibt es einen großartigen Ort, wo du in die Gemeinde investieren kannst. And I want you to be open to God speaking to you in this area. Und ich möchte, dass ihr offen seid in diesem Bereich. And that is in life groups. Und das ist in life groups. If you don't know what your place is in the body of Christ, wenn du nicht weißt, was dein Platz ist in der, im Leib Christi, I want you to be open to the possibility God could have an idea for you in life groups. Und ich möchte, ja, dann möchte ich, dass du offen bist für das, was ja, Gott vielleicht mit life groups in deinem Leben bewirken möchte. So I want to just spend a minute about life groups here this morning. Ich möchte eine Minute über life groups heute sprechen. It's great for us to gather and to worship on Sunday like we're doing. Es ist toll, wenn wir uns am Sonntag versammeln und zusammen anbeten. And primarily though, Sundays are primarily for the Christians to worship and love God and to learn from him. Und der Sonntag ist hauptsächlich dazu gedacht, dass wir ja Gott anbeten und dass wir von ihm lernen. That's primarily. Das ist der Hauptgrund. Now, it's also a place where we create an atmosphere where people outside of Christ can experience his presence. Aber es ist auch ein Ort, wo eine Atmosphäre sein soll, wo ja, Menschen, die nicht Christen sind, das erleben können. But this is primarily a place where we're going to grow. Aber das ist ein Ort, wo wir wachsen können. And this is good. Und das ist gut. But it's really about us. Aber es geht eigentlich um uns. And there needs to be more to Christianity than just focusing on us. Und ja, Christentum ist mehr als nur ja, sich auf uns zu konzentrieren. So we have life groups. Also haben wir life groups. Now life groups can be specialized growing in areas we're not growing in on Sunday morning. Und diese life groups können ja auch dazu dienen, dass wir in bestimmten Bereichen Wachstum erleben, wie es nicht am Sonntag ist. Where we have specialized subjects so you can grow in those. Wo wir bestimmte Themen haben, worin wir wachsen können. But also they should be areas where we can go outside of the church and touch people's lives. Aber es sind auch ja Sachen, wo wir außerhalb der Gemeinde gehen können und andere Menschen berühren. Your group is a great example. Deine Gruppe ist ein gutes Beispiel. Where you've got people who are touching people through the university. Wo es Menschen gibt, die ja, die andere berühren durch die Uni. And we now life group should not be another Sunday morning. Life group soll nicht ein weiterer Sonntagmorgen sein. Sunday morning is enough for us once a week. Ein Sonntagmorgen in der Woche ist ausreichend. But there's so much more that needs to be done. Aber es gibt so viel mehr, was getan werden muss. And so the life group should be something other than Sunday morning. Also sollen Life Groups etwas anderes sein als der Sonntagmorgen. It's not a mini church service. Es ist kein kleiner Gottesdienst. It's a time when we can be activated as Christians. Es ist Zeit, wo wir als Christen aktiviert werden. And bringing life to other people. Und anderen Leben bringen. And doing things we cannot do here on Sunday morning. Und Dinge tun, die wir am Sonntagmorgen nicht machen können. We can gather together as a intensive prayer group. Wir können uns versammeln, um intensiv zu beten. And I would love to see a life group that is a prayer group. Und ich würde es toll finden, eine life group zu haben, die betet. Praying for the city. Die für die Stadt betet. Praying for the church. Für die Gemeinde. Praying for individual people who are hurting. Die für Einzelne betet, die Verletzungen erlebt haben. I'd love to see some outreach groups. Ich würde gerne ein paar some groups going out to the city and touching the city with mercy. Die einfach Gruppen, die die Stadt erreichen und die Stadt berühren. Going to people who are hurting and rejected by society. Die zu Menschen gehen, die verletzt sind oder von der Gesellschaft ausgeschlossen. And pouring the love of God into them. Und die Liebe Gottes in sie hineinfließen zu lassen. Something that is not just me focused. Etwas, was wo es nicht nur um mich geht. Oh, me and God all the time, me and God. Oder ja, ich und Gott die ganze Zeit. No, we want to grow. Wir wollen wachsen. But one of the ways of growing is by giving. Aber ein Weg zu wachsen ist durchs Geben. So I want you to pray. Also möchte ich, dass ihr betet. And I believe very strongly God has an idea for you. Und ich glaube sehr stark, dass Gott eine Idee für dich hat. He has an idea for you as your responsibility in the body of Christ. Er hat eine Idee für dich in der Verantwortung im Leib Christi. And we've got some new group. We're going to start new groups. Und wir werden neue Gruppen anfangen. Now, here's the facts about life groups. Here's the facts, everyone. Hier sind die Fakten über life groups. Okay, they end on the 30th of January. Sie enden am 30. Januar. All groups are finished on the 30th of January. Alle Gruppen sind beendet am 30. Januar. Okay, there's no, they do not exist anymore. No groups exist as of the 30th of January. Sie bestehen ab dem 30. einfach alle nicht mehr. And then new groups start on the 13th of February. Und am 13. Februar fangen neue Gruppen an. Now, if you have an existing group, also wenn du eine bestehende Gruppe hast, and you decide you want to do it again, und ihr entscheidet euch, das nochmal zu tun, it's finished on the 30th, endet es am 30. But it can begin again on the 13th. Aber es kann wieder am 13. Februar anfangen. Now, why are we doing that? Why do we have to stop the groups? Aber warum machen wir das? Warum hören wir die Gruppen auf? It sets everybody free. Es setzt jeden frei. And everybody needs to be free, the leaders and the people in the groups. Jeder muss frei sein, die Leiter und auch die Menschen in den Gruppen. And we all need to reevaluate. Und wir müssen ja das wieder evaluieren. Is the way I'm doing this what God wants again? Ist die Art und Weise, wie ich das mache, etwas, was Gott nochmal möchte? Is this the group I should be in at this time? Sollte ich zu dieser Zeit in dieser Gruppe sein? Is God wanting me to rest for a season? Will Gott, dass ich mich für eine Zeit lang ausruhe? Or does he have a fresh idea for me at this season? Oder hat er eine neue Idee für mich in dieser Zeit? And that's where one of the things that God spoke to me about me. Und das ist, was Gott ja zu mir gesagt hat. I've got our men's group. Ich habe unsere Männergruppe. But I'm going to start another group. Aber ich werde eine andere Gruppe anfangen. And the group that I'm going to start is, I'm going to call it From the Heart. Und die Gruppe, die ich anfangen möchte, die heißt Vom Herzen. And every 2 weeks, once every 2 weeks. Und einmal alle 2 Wochen. I'm going to have a time when I'm just going to be talking from my heart. Werde ich eine Zeit haben, wo ich vom Herzen spreche. About whatever subjects the people want to hear about. Ja, über jedes Thema, das die Menschen hören wollen. The only thing off limits, das Einzige, worüber ich nicht spreche, is, I think, politics. Ist Politik. Okay, I'll take that off the table and let somebody else talk about politics. Ich tu das weg und lass jemand anders darüber sprechen. But anything else. Aber alles andere. And so I'm going to take ideas from the people and talk about different subjects. Also werde ich Ideen von den Menschen nehmen und von den Leuten nehmen und darüber sprechen. Men and women. Männer und Frauen. Okay. So that's my God idea. Das ist meine Gott-Idee. And I'm going to move forward with it. Und da werde ich vorangehen. And I believe something good's going to happen. Und ich glaube, da wird etwas Gutes passieren. Now, what I want you to be open to hear from God. Ich möchte, dass ihr offen seid, von Gott zu hören. Should we do the same group or should we do something different or should we have a rest? Sollten wir dieselbe Gruppe haben oder etwas anderes machen oder ja, uns einfach nur ausruhen? Maybe you haven't ever led a group. Vielleicht hast du noch nie eine Gruppe geleitet. But God can use you to touch someone. Aber Gott kann dich benutzen, jemanden zu berühren. Maybe it's simply visiting the hospital. Vielleicht einfach nur das Krankenhaus besuchen. And praying with people or just being there for them. Und mit Menschen beten oder einfach nur für sie da sein. It could be a thousand different things. Es können tausend unterschiedliche Dinge sein. Now here's the other thing with the life groups. Und hier ist die andere Sache mit den Life Groups. All the new ideas need to be submitted to Edmund by the 30th of January. Alle neuen Ideen müssen bei Edmund bis zum 30. eingereicht werden. Even those who have existing groups now. Selbst diejenigen, die bestehende Gruppen haben. If you want to do it again, you need to talk to him by the 30th of January. Wenn du es nochmal machen möchtest, dann solltest du mit ihm sprechen bis zum 30. And then we start up the 13th of February. Und dann fangen wir an am 13. Februar. Now, God wants to speak to you. Gott möchte mit dir sprechen. He wants his dream for you to happen. Er möchte, dass sein Traum für dich passiert. Two areas. In zwei Bereichen. Personal. Persönlich. The kingdom of God. Und im Königreich Gottes. What is he saying to you? Was sagt er zu dir? Now we're going to have a very different time now than we've had in the past. Jetzt möchten wir eine andere Zeit haben als in der Vergangenheit. For the next 10 minutes or so, maybe a little bit longer. Für die nächsten 10 Minuten oder ein bisschen länger we're gonna have our ears open to God. Möchten wir Gott unsere Ohren öffnen. And we're going to have a time when we can take we can open our hearts and say, God, what is your idea for me? Und es ist eine Zeit, wo wir unsere Herzen öffnen können und fragen können, Gott, was möchtest du für mich? Ben's going to come up and the worship team's going to come up. They're going to play some music. Das Lobpreisteam wird nach vorne kommen und etwas Musik spielen. The first portion is going to be without any words. Die erste Zeit wird ohne Worte sein. And I'm going to ask you to be asking God to speak to you. Und ich möchte euch bitten, dass ihr Gott bittet, zu euch zu sprechen. And I'm asking you to open your heart this morning. Und ich möchte, dass ihr eure Herzen heute öffnet. And experience him. Und ihn erfahrt. Meet with him. Trefft euch mit ihm. There's a couple different ways you can do that. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie ihr das machen könnt. We've got the communion up here this morning. Wir haben hier oben das Abendmahl. Nobody's going to be serving you. Keiner wird dich da bedienen. You can come up if you want to. Du kannst nach vorne kommen, wenn du möchtest. And this is a great way to clear the noise. Das ist eine gute Art und Weise, ja, diese Geräusche auszuschalten. Meet with God in the wine and the bread. Triff dich mit Gott. Mit dem Wein und mit dem Brot. Let him pour his fresh life into you. Lasst ihn sein frisches Leben in euch reinfließen. There's some pencil or some pens and paper back here on the ledge and also on the technic counter. Am Fenster und auch bei der Technik sind Stifte und Zettel. If you want to write some things, wenn ihr ein paar Sachen aufschreiben wollt, maybe there's a prayer you want to write out. Vielleicht ist es ein Gebet, das du aufschreiben möchtest. Maybe some ideas you think God's speaking to you, you want to write out. Vielleicht ein paar Ideen, die Gott dir geschenkt hat. Or a poem. Oder ein Gedicht. Not for me. Nicht für mich. You know, I'm not a poem person. Ich bin kein Gedichteschreiber. But maybe that's how you can get free in expressing to God. Aber vielleicht ist es die Art und Weise, wie du dich ausdrücken kannst. Or just maybe just some thoughts. Oder einfach ein paar Gedanken. Priscilla and I will be in the back corner back there. Priscilla und ich werden ja hinten in der Ecke sein. If you want prayer, wenn du Gebet haben möchtest, we're going to have someone there with us who will translate for us if you need translation. Wir werden da jemanden haben, der auch übersetzen kann, wenn ihr Übersetzung braucht. And we'll pray for you there. Und wir werden dort für euch beten. And then of course after the first portion of music, und ja, nach dem ersten Abschnitt der Musik, we're going to have a time where we can just worship. Wenn wir eine Zeit haben, wo wir durch Lieder anbeten können. One of the best ways for you to open your heart to hear from God is by giving yourself to him. Einer der besten Wege, von Gott zu hören, ist, wenn wir uns ihm hingeben. Here I am, God. Hier bin ich, Gott. I'm yours. Ich bin dein. And as you pour yourself out to him, und wenn du dich zu ihm, ja, ihm hingibst, you will find him pouring himself into you. Wirst du erfahren, dass ja, er in dich hineinfließt. Father, thank you for your love for us. Herr, danke für Vater, danke für deine Liebe für uns. Thank you that you have a dream for our lives. Danke, dass du einen Traum hast für unser Leben. And we open our hearts to hear from you. Und wir öffnen unsere Herzen, von dir zu hören. We want to know your idea for us. Wir möchten deine Idee für uns wissen. And we want to see your power work through us. Und wir möchten deine Kraft in uns wirken sehen. So speak to us today, Lord. Also sprich heute zu uns. And then give us faith to step out and obey you. Und dann gib uns Glauben, hervorzugehen und ja, dir zu gehorchen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.